Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 117 des Gabelbissen Podcast. Wie ihr so schön an der Atmo entnehmen könnt, bin ich heute wieder mal in der Küche, sprich es gibt einen Gruß aus der Küche für euch. Und da habe ich mich für ein Rezept entschieden aus meiner Kindheit, das ich als Kind sehr gerne gegessen habe und auch heutzutage noch sehr gerne esse. Nämlich habe ich mich da entschieden für euch, je nachdem wie ich es nehmen möchte, einen Krautpudding zu machen. Ja, wer jetzt im ersten Moment denkt, um Gottes Willen, was hat der da mit uns vor? Nein, also das ganze Rezept hat nichts jetzt mit Pudding zu tun, das was wir jetzt im ersten Moment assoziieren, so mit eingedickter Milch, mit Vanillegeschmack etc. Nein, nein, das Ganze ist ein bekanntes Gericht, das einfach nur Krautpudding genannt wird und jetzt nichts mit, wie gesagt, dem Eingedickten zu tun hat. Außerdem beteilige ich mich mit diesem Rezept auch an der Aktion Stipo-Kypo. Wem Stipo-Kypo jetzt spontan nichts sagt, dabei handelt es sich um eine Aktion, die von Daniel Bialas ins Leben gerufen wurde. Den kennt ihr sicherlich vom Podcast der Brombeerfalter. Und da geht es darum, dass man mehr oder weniger ein Gericht kocht und andere Leute kochen das mehr oder weniger aus dem Gedächtnis heraus nach. Also wenn ihr selbst bei Stipo Kypo mitmachen wollt, sprich wenn ihr Podcasterin, Podcaster seid, Bloggerin oder Blogger oder wie auch immer ihr eure Sachen verteilt, dann bitte wirklich nur vom Gedächtnis her nachkochen, nicht die Shownotes begutachten, weil da ist ja das Rezept drinnen für all jene, die eben das Ganze nicht mit dem Rahmen dieser Aktion nachkochen wollen. So, ihr hört, ich bin schon fleißig am Arbeiten, doch eins fehlt euch einmal, das Essentiellste. Was braucht man denn überhaupt alles für das Rezept? Wir benötigen für so circa, ich sag mal, 4 Portionen, je nachdem, wie starke Esse ihr seid, benötigen wir mal 1 Kilogramm Weißkraut, eine schöne große Stange Lauch, so in etwa 300 Gramm gemischtes Faschiertes. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, reines Schweinefaschiertes nehmen oder wer will auch Rinderfaschiertes, saftige Gewürz, wenn ihr Schweineres nehmt. Ich persönlich nehme deswegen das Gemischte, weil ich habe auf der einen Seite den guten Geschmack vom Rind und auf der anderen Seite eben das Saftige vom Schweinern dabei. Wir benötigen 200 Gramm Reis, Langkorn, da würde ich persönlich einen Parboiled empfehlen, so circa einen Viertel Liter Gemüsebrühe, es kann auch ein bisschen mehr sein, also darum gesagt ein circa, und da will ich jetzt niemandem vorschreiben, frisch oder vom Würfel oder aus dem Glas, das ist jedem überlassen, ich persönlich nehme vom Würfel, weil ich hätte zwar gern frischen, selbstgemachten, den ich mal eingekocht habe mit einem Weg oder was auch immer, nur habe ich momentan einfach das Problem, ich könnte es nicht lagern, auch wenn ich wollte. Von daher nehme ich momentan Würfel. Ich habe da aber, und da werde ich dann vielleicht mal in einer anderen Folge groß aus der Küche drüber berichten, jetzt ein alternatives Produkt gefunden von einem renommierten Hersteller für Bio-Kräuter in Österreich. Die bieten jetzt auch so eine Art Suppenwürze im Glas an, also so ein Suppenpulver, das rein auf Gemüse und Kräuter basiert, also ohne jegliche Aromen, Geschmacksverstärker etc. Und da bin ich dann schon sehr gespannt, wie das schmecken wird. Weiters benötigen wir noch etwas Butter, wahlweise auch Margarine, weißen Pfeffer, getrockneten Liebstöckel. Den müsst ihr nicht zwingend nehmen, den kann man nehmen. Man kann im Endeffekt jedes beliebige Kräuterchen dafür verwenden. Wer lieber Majoran will, nimmt Majoran. Wer frische Petersilie will, nimmt frische Petersilie. Also da, sage ich mal, ist eurer Fantasie, eurem Geschmack absolut keine Grenze gesetzt. Ja, und dann benötigen wir noch Salz und etwas Öl. Also ihr seht, von den Zutaten her eigentlich schön überschaubar, nicht allzu viel. Und vor allem, warum ich mir auch gedacht habe, warum sich das super für Stipo Kypo eignet, man kann eigentlich sehr toll variieren bei dem Gericht. Man muss ja, wenn man nicht Weißkraut-Fan ist, nicht zwingend ein Weißkraut nehmen. Man könnte sicherlich auch einen Kirsch nehmen. Man könnte vielleicht auch Rotkraut nehmen. Ich weiß es nicht, habe ich noch nie so probiert, um ehrlich zu sein. Ja, man könnte anstelle von frisiert, man sagt, man will es vegan machen, man könnte da sicherlich auch ein Tofu nehmen oder Sojagranulat. Also da könnt ihr dann, wie gesagt, eurer Kreativität voll und ganz freien Lauf lassen. Ich habe jetzt im ersten Schritt einmal das Kraut gewürfelt, also in kleine Flecker, sage ich mal, geschnitten. Man könnte es auch mit einem Hobel machen. Könnte man auch. Hat aber meines Erachtens den Nachteil, dass es da ein bisschen zu feinnudelig wird. Und das wollen wir vielleicht nicht unbedingt haben. Und von daher habe ich das einfach mit einem großen Messer geschnitten. Man, so ein Kilo Kraut ist jetzt nicht unbedingt ein riesengroßer Krautkopf, den hat man ich relativ schnell mit einem entsprechend großen Messer geschnitten. Jetzt bin ich gerade dabei, den Reis vorzukochen. Und zwar eben die 200 Gramm. Ich persönlich bin ja ein Fan der sogenannten 2 zu 1 Methode. Das heißt, ich habe zwei Teile Wasser und ein Teil Reis. Funktioniert für mich so am besten. Das Ganze funktioniert so: Ich bringe die zwei Teile Wasser zum Kochen, salze die dann. Anschließend gebe ich meinen Reis dazu, rühre dann ein bisschen um, damit sich das schön verteilt. Dann kommt der Deckel drauf und dann warte ich, bis das Ganze aufkocht. Sobald das Ganze kocht, nehme ich bei meinem Ceranfeldherd, gehe ich auf die niedrigste Stufe runter und lasse das Ganze für so, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten garen. Was ich jetzt noch machen werde, ich heize das Backrohr auf 180 Grad Celsius Ober- und Unterhitze auf. Heißluft würde ich persönlich hier nicht empfehlen, da die meines Erachtens zu sehr austrocknen würde, und das wollen wir eben bei dem Gericht nicht haben. Dann habe ich noch einen großen Topf, wo ich dann das Kraut, den Lauch und das Verschiedene drin anrösten werde oder dünsten werde in weiterer Folge. Den erhitze ich jetzt einmal und bereite schon mal das Öl vor. Und da nehme ich gerne Rapsöl. Ist jetzt vom Geschmack hier nicht so dominierend. Es ist eigentlich ein super Öl, das man zum Braten verwenden kann, weil Rapsöl, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, sehr schön erhitzbar ist. Also da bilden sich im Gegensatz zu anderen Ölen, wir kennen es vielleicht vom Olivenöl etc., dann keine irgendwie schädlichen Stoffe darin, wenn es zu stark erhitzt wird. Darum ist ja auch Rapsöl super geeignet, wenn ihr Fondue macht. Aber wenn ihr treue Gabelbissen-Hörerinnen und Hörer seid, wisst ihr das ja alles schon. Weil in der Fondue-Folge habe ich das ja auch schon erklärt, wieso und warum wir Rapsöl beim Fondue verwenden, wenn wir das mit Fett machen wollen, also mit Öl machen wollen. Jetzt bin ich gerade dabei, den Lauch klein zu schneiden. Das Ganze mache ich so: Ich trenne den grüneren Teil, also das Grüne oben ab. So, jetzt drehe ich meinen Herd noch zurück. Okay. Trenne das Grüne oben ab. Danach wird die verbleibende Lauchstange halbiert. Und die Hälften, die ich habe, die halbiere ich nochmal, sprich, ich viertel die Lauchstange. Und dann schneide ich einfach so kleine Stücke runter. Das geht recht gut und finde, die sind von der Größe her dann ideal. Man kann ruhig übrigens was vom Grünen mit reinnehmen. Vom Hellgrünen geht es auf alle Fälle, da ist es, finde ich, noch schön, wie soll man jetzt sagen, zart. Na, ihr wisst, was ich meine. Nicht so grobfaserig, eher feinfaserig, genau, das wäre das Richtige. Und das kann man dann noch sehr schön essen. Wenn es zu grobfasig wird, ja, ist es einfach nicht mehr angenehm im Mund. Und das wollen wir ja ehrlich gesagt auch nicht zwingend haben. Ich persönlich bin ja ein großer Fan vom Lauch. Ich finde, der verleiht der Gerichten immer wirklich einen sehr, sehr guten Geschmack. Gibt den echt gern wo rein, da kann man ja wirklich tolle Sachen damit machen. So, okay. Das kocht schon schön. Der große Topf kommt auch langsam auf Temperatur. Dann kann ich schon mal das Öl reingeben. Und dann das Verschierte vorbereiten. Dass wir dann so lange anbraten, bis es mehr oder weniger leicht bräunliche Farbe hat. Sprich, wir wollen darin Röstaromen erzeugen. So, schauen wir mal, ob es schon heiß genug ist. Ja, am Zischen hört man schon schön heiß. Dann krümeln wir mal das Verschierte in unseren großen Topf. Topf würde ich deswegen nehmen, weil wir es anschließend auch ein bisschen bei geschlossenem Deckel dünsten wollen. Und da macht es natürlich geschickt dann mit einem Topf. Ich meine, es gibt auch Pfannen, die Deckel haben. Aber ich sage, das ist nicht unbedingt jetzt der Regelfall. So, jetzt ist es ein bisschen lauter vom Braten. Ich versuche das Ganze mit etwas lauterem Sprechen zu kompensieren. So, schön umrühren immer, damit es wirklich von allen Seiten sich schön rösten kann. So. Natürlich ist es auch so laut, weil verschiertes halt oft durchaus wasserhältig ist und wenn das Wasser verdampft im heißen Gefäß, klar, man entstehen eben diese Tischgeräusche. Also wie ihr hört, ist es jetzt schon um ein Vielfaches leiser als vorhin. So, und darauf achten, wenn es anbrät, dass sich das wirklich schön kleinkrümelig verteilt, weil zu große Fleischstücke oder Brocken wollen wir dann auch nicht in unserem fertigen Kohlpudding haben. Gut, geschnitten hätten wir mal alles. Dann gehen wir nochmal zum Topf und schauen, dass sich unser Frischiertes schön anbrät. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan vom Kraut. Ich mag das wirklich gern vom Geschmack her und ich finde, man kann mit Kraut auch wirklich tolle Sachen machen. Man kann eben diesen Krautpudding machen. Man kann alternativ auch einen schönen Krautsalat machen. Und da bin ich persönlich ja der große Fan vom rohen Krautsalat. Das heißt, das Kraut wird ganz fein gehobelt. Also wirklich mit der feinsten Stufe, die euer Hobel so zu bieten hat. Und dann wird es ein bisschen eingesalzen. Und Kümmel kommt noch dazu. Und so lassen wir es über Nacht stehen und am nächsten Tag wird das einfach dann mariniert, ganz klassisch. Und ihr habt schon einen super feinen Krautsalat. Kraut ist ja auch ein typisches Gemüse, sage ich mal, für unseren Breitengrad hier. Etwas, was wir hier in Hülle und Fülle haben. So, jetzt gebe ich den Lauch dazu. Ein bisschen Farbe hat das Ganze schon genommen. So. Und dann rühren wir das gleich mal ein. So richtig braten kann man jetzt eh nicht mehr sagen, dass das Gericht tut, weil das Frischiertes doch leider etwas an Fleisch gelassen hat. Ich habe zwar extra einen großen Topf genommen, der viel Fläche bietet, weil dadurch habe ich den Vorteil, dass das Wasser besser verdunstet. Und somit eher das Braten funktioniert. Aber jetzt ist, wie ich sehe, das vom Wasser her schon gut. Jetzt fängt es wieder an zu braten, genauso wie ich es eigentlich haben will. Das Verschierte ist schon leicht, hat schon leicht Farbe genommen, das ist gut. Ja, anstelle vom Verschierten, wie bereits vorhin erwähnt, könnt ihr natürlich auch so Sojagranulat verwenden, wer es gerne vegan haben möchte, ist, denke ich, überhaupt kein Problem. Tofu könnte ich mir auch vorstellen, da würde ich aber auf alle Fälle einen geräucherten nehmen, damit ein bisschen mehr Geschmack reinkommt. Und sonst, ja, generell nur mit Kraut und Reis würde ich es nicht machen, also ich würde schon darauf achten, dass da noch eine andere Zutat reinkommt, die ein bisschen an Geschmack bringt. Was ich auch gehört habe, dieses Gericht wird anstelle von Reis auch mit Erdäpfeln gemacht. Das heißt, die Erdäpfel werden in Scheiben geschnitten, zuerst gekocht, dann in Scheiben geschnitten und das Ganze wird eben dann mit den Erdäpfeln gemischt. So kenne ich persönlich nicht, aber ich kann mir das ehrlich gesagt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man das Ganze auch mit Erdäpfeln macht. Wo das Gericht jetzt genau herkommt, konnte ich ehrlich gesagt nicht auf die Schnelle eruieren. Ich tippe mal stark darauf, dass österreichisch oder deutsch sein muss, weil die Zutaten durchaus eher unseren Breitengraden zuzuordnen sind. Mal abgesehen vom Reis, aber wie wir ja wissen, ist Reis ja auch etwas, was bei uns zu den Grundnahrungsmitteln gehört, was auch schon zur Monarchiezeit in Österreich sehr beliebt war. General Feldmarschall Radetzky, wie ich euch schon mal erzählt habe, war ja auch ein großer Fan von Reis. Jetzt gebe ich übrigens das Kraut dazu in meinen Topf. Das ist ganz schön, aber das zerfällt dann auch mit der Zeit. So, schön alles in den Topf hinein. Jetzt kommt dann der schwierige Part, eben den durchaus vollen Topf, dass man das schön umrührt. So, alles drinnen. Schüssel weg. Und dann versuche ich mal das schön umzurühren. So, na, das geht gut. Das geht besser als erwartet. Und das lassen wir jetzt mal kurz unter gelegentlichen Rühren ein bisschen braten immer wieder und schön vermengen. So, jetzt muss ich mal eine Grunddurchmischung machen, damit das wirklich alles schön durchmischt ist. So, okay. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen braten und danach rühre ich immer wieder um und schaue, dass es ein bisschen anbrät. Und danach kommt Salz dazu, die Brühe und der Liebstöckel in dem Fall. Wie gesagt, wer Liebstöckel nicht will, das könnt ihr natürlich alles gerne abändern. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt halt alternativ auch noch gern ein bisschen einen Kümmel reingeben, was ich jetzt auch vielleicht dann machen werde. Ach ja, da ist er schon. Geben wir vielleicht eine Spur Kümmel dazu. Kann ja nicht schaden. Beim Reis, der ist schon fertig, schalte ich die Platte jetzt ab. Habe beim klassischen Ceranfeld ja durchaus noch ein bisschen Restwärme. Und die kann man da ja auch noch nutzen. So, dann haben wir da den Liebstöckel. Aber vorher rühre ich nochmal durch. Ja, man sieht jetzt schon schön, wie das Kraut dann doch ein bisschen zusammengeht. So. Liebstöckel gibt's. Liebstöckel ist ja auch so ein Kraut, das viele Leute nicht mögen. Hat ja auch den Namen Magikraut. Meines Erachtens, ja, es erinnert ein bisschen an Magi, an diese Suppenwürze, diese braune. Aber so, ich finde, es erinnert vielleicht nur leicht daran, aber so wirklich nach dieser Suppenwürze schmeckt es von meinem Geschmack jetzt nicht zwingend. Gut, einmal noch durchgerührt und dann kommt eben meine Brühe dazu. So, und dann das auch nochmal schön verrührt. Okay. Und wenn ihr so einen Instant-Suppenwürfel verwendet, kostet bitte vorher, bevor ihr salzt. Nicht, dass ihr das Essen dann zu sehr versalzt, also das wollen wir ja doch nicht haben. Es soll ja auch ein Genuss bleiben. Schauen wir mal kurz. Allzu viel muss ich da wirklich nicht salzen. Ich werde aber vielleicht noch ein bisschen Kraut dazugeben, ein bisschen Liebstöckel noch. Ja, durch den falschen erwischt. Nein, Oregano wollen wir auch nicht. Wo ist er? Majoran liebe ich, aber jetzt nicht bei dem Rezept. Da ist er wieder. So, geben wir noch ein bisschen was hinein. Rühren wir nochmal um. So, okay. Passt gut. Und Deckel drauf. Und dann bei mittlerer Hitze würde ich sagen, auf alle Fälle mal 15 Minuten garen lassen. Die Zwischenzeit nutzen wir. Schauen mal nach, wie weit unser Reis ist. Schaut gut aus. Ich will mal kurz probieren. Die werden vielleicht noch ein bisschen Wasser dazugeben, dass ich noch ein bisschen mehr ziehen kann. Es kommt ganz darauf an, wie weich ihr die Reiskörner haben wollt. Wenn ihr es lieber weicher wollt, müsst ihr dementsprechend mehr kochen. Aber die sind jetzt wirklich noch ein bisschen zu körnig für meinen Geschmack. Ich meine, ich habe es gerne ein bisschen, wie soll man sagen, bissfester. Aber das wäre momentan noch ein bisschen zu bissfest für meinen Geschmack. Gut. Dann kommt es wieder auf den Herd. Und jetzt werde ich meine Form schon mal ein bisschen vorbereiten und die ausbuttern. Ihr müsst nicht zwingend Butter verwenden. Ihr könnt genauso gut eine Margarine dazu nehmen. Das ist eurem persönlichen Geschmack überlassen, was ihr dann nehmen wollt. Okay, Backpinsel raus. Rein damit. Und dann streichen wir das Ganze schön ein, schön gleichmäßig verteilen, eben damit wir nachher nicht das Problem, dass uns da was anbrennt im Backrohr, weil das wollen wir dann doch nicht haben. Ich meine, okay, die Rösterungen gut und schön, aber zum Putzen ist das dann vor allem bei einer Glasform, so wie ich sie da verwende, dann nicht so fein. Und darum streiche ich das immer wirklich schön ausgiebig ein. Und dann mache ich etwas, das kenne ich vom Backen her. Da macht man das gerne mit so Backformen. Sobald ich es ausgestrichen habe, kommt das Ganze in den Kühlschrank, damit es ein bisschen wieder runterkühlt und sich das, die Margarine, die Butter, was auch immer ihr da genommen habt, ein bisschen noch verfestigt, damit es wirklich schön dann bleibt. Gut, ist im Kühlschrank drinnen und ich würde Folgendes vorschlagen, mach mal einen kleinen Zeitsprung und wir hören uns dann beim nächsten Schritt wieder, wo ich den Reis mit dem Rest zusammenmische und in die Form gebe. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich weiß nicht, wie geht's euch nach so einem Zeitsprung? Habt ihr da auch immer so ein bisschen leichtes Kopfweh? Also ich glaube, da muss die Podcast-Zeitsprung-Forschung noch ein bisschen was tun, dass dem Ganzen nicht so ist. Gut, dann schauen wir mal, wie es unserem Kraut geht. Darum werde ich mal, was man nie machen sollte, aber ich muss es tun, mal kosten, wie weich. Ja, super. Gut. Dann kommt jetzt der Reis zu dem Ganzen zu. Das gebe ich gleich in den großen Topf mit dem Kraut, dem Verschierten, der Brühe etc. rein, damit ich das nämlich schön da drin durchmischen kann. So, schön ausputzen. Wir wollen ja hier keinen Reis im Topf überlassen. Und sobald wir das Ganze dann durchmischt haben, werden wir es noch einmal abschmecken. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Salz dazu. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen mehr Kräutergeschmack haben. Das schauen wir uns dann nachher einfach im Detail an. So, jetzt schön durchmischen. Also es ist ein Wahnsinn. Man kann sagen, das Kraut hat sicherlich gut ein Drittel an Volumen verloren. Beim Kohl oder am Kölch, wie man so schön sagt bei uns, ist das Ganze noch viel krasser. Da geht es fast schon so in die Richtung, wie man es vom Spinat her kennen, oder? Das geht ja, der geht ja auch sehr zusammen. So, schön durchmischen. Wenn wir wirklich eine gute Mischung haben. Und dann, man möge mir das Kosten verzeihen, aber muss so sein. Okay, ein bisschen Salz, würde ich sagen, vertraut das Gericht schon noch. Gut, Salz ist drinnen. Dann gebe ich noch ein bisschen weißen Pfeffer rein. Weißen Pfeffer nehme ich persönlich gern, da der nicht so scharf ist wie der schwarze Pfeffer. Und bei mir zu Hause wird nicht gern scharf gegessen. Und somit nehme ich natürlich Rücksicht auf die anderen und nehme weißen Pfeffer. Viele Leute mögen ihn nicht so gern, weil sie meinen, okay, das schmeckt nach nichts. Aber ich finde, der weiße Pfeffer hat eigentlich schon einen sehr angenehm guten Geschmack, also ich mag das schon gern. Man, klar, ist nicht so intensiv wie der schwarze oder ein bunter Pfeffer, aber ich finde, ein nettes, feines Pfefferaroma hat er. Ein bisschen Liebstöckel gebe ich auch noch hinein. Und jetzt mische ich nochmal schön durch. So, wirklich alles durchmischen. Perfekt. Gut, und jetzt muss ich das Ganze eigentlich nur noch in meine Auflaufform füllen, die ich aus dem Kühlschrank raushole. So, warte. Raus damit. Und jetzt kommt der, soll man sagen, der schwierige Part des Umfüllens, weil der Topf ja durchaus groß ist und dementsprechend Gewicht hat. Aber es geht eigentlich ganz gut. Natürlich, da ist der große Nachteil, wenn man Brillenträger ist wie ich. Weil durch das Umfüllen die Brillen wunderbar beschlagen. So. Und in der Zwischenzeit werden wir mal den Topf weggeben und das Ganze verstreichen, damit wir das da schön verteilen in unserer Auflaufform. Gut. So, und jetzt kommt dann noch der Rest hinein. Und dann darf das Gericht auch schon im Backrohr zur Vollendung reingegeben werden. So. Schön ausgeputzt auch wieder hier. Wir wollen ja nichts verschwenden. So, und rein damit. Gut, das hätten wir. Dann verteilen wir das schön, damit wir eben eine schöne Fläche oben haben. Ja, und last but not least, bevor wir das Ganze ins Rohr hineingeben, verteilen wir oben noch Butterflöckchen. Die habe ich vorher schon vorbereitet, habe mir die in den Kühlschrank gestellt und die gebe ich jetzt oben, verteile ich eben schön auf meinem Kohlpudding und dann darf er jetzt wirklich ab ins Rohr und zwar bei den 180 Grad für 30 bis 45 Minuten in etwa. Das kommt ganz auf euer Backer darauf an. Am einfachsten ist es, wenn ihr kontrolliert und nachschaut, hat der Kohlpudding oben schon eine schön leicht braune Kruste, dann ist er fertig und dann könnt ihr ihn rausholen und auch schon servieren und essen. Ja, und das war eigentlich die Zubereitung vom Krautpudding. Also ihr seht, ein wirklich einfaches Rezept, das aber, finde ich, geschmacklich sehr, sehr gut ist. Also ich persönlich liebe den Geschmack von dem Ganzen. Und wie gesagt, auch als Kind habe ich das sehr gern gegessen und vielleicht ist es auch für eure Kinder mal eine Art und Weise, also wenn ihr Kinder habt, wie man denen Kraut schmackhaft machen kann. Ich persönlich war meine, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die einzige Variante, wie man mir das so richtig schmackhaft machen konnte. Sollte es von eurer Seite noch Fragen zum Kohlpudding geben, also zum Krautpudding, Entschuldigung, geben, dann könnt ihr mir natürlich gerne jederzeit zukommen lassen. Wenn ihr bei Stippo Küper mitmacht, wäre es fein, wenn ihr euch bei mir auch meldet, vielleicht mit einem kleinen Kommentar, wo ihr zu eurer Folge hin verlinkt. Und damit wir einfach das schön gesammelt auch bei mir haben. Ich nehme auch an, der Daniel Witz auf stippoquepo.de, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nochmal gesondert verlinken, damit ihr euch dann anschauen könnt, wer aller dieses Gericht nachgekocht hat. Gut, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sag danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.